الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه خلق الثقلين لعبادته وجعل وظيفتهم في هذه الدنيا التوحيد والعمل الصالح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا إلى ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كارتي بريد مشفشترة مير تندو هاسي خبل كومة مت اسم إير برت الشيخ محمد الشام الطاهري حفظه الله تعالى مت فورتراك فيا مخت مردعوة مت ند مسلمة إن ند إسلامي لندن. وندو شيخ هاتي استأفنا إدامر الله تبارك وتعالى كلوبتت سو في او دي ار دي سيجنس فينشو يبل دي بروفيت عليه الصلاة والسلام كبروخات. هذه المحاضرة في هذه الليلة هي بعنوان كيف ندعو في بلاد الغرب. The fourth track we are went handelt sich um wie macht man Da'wa und wie tut man nicht Muslime in westliche Länder zum Islam aufrufen. أولا لا بد أن نعلم أن الله جل وعلا ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه كما هو منصوص القرآن، ولذلك ينبغي على الداعي إلى الله جل وعلا أن يكون ماهرا في لغة من يدعوهم، وهذه هي الفائدة من الخبر بأن الله أرسل الرسل بلسان أقوامهم. Erstens erwähnt der Sheikh, dass wir wissen münd, dass Allah Tabarak wa Ta'ala kein Prophet geschickt hat, ausser mit der Sprache von seinem Volk. Somit ist das am Koran zu finden, und derjenige, wo die Leute zum Islam aufruft, muss dementsprechend auch der Sprache mächtig sein und die Sprache auch können beherrschen, so dass auch die Botschaft dann korrekt überbracht wird. ولا بد لمن شيخنا ما سمعت انقطع، الترجمة، لا معذرة انقطع، ترجمت ولا ما ترجمت؟ أنا ترجمت النقطة الأولى. طيب ونقطة العلم الشرعي؟ لا هذا ما ترجمت، انقطع. طيب أقول ومن ما يجب على الداعي إلى الله جل وعلا أن يتعلم العلم الشرعي، وأقل ذلك أن يصبح عنده علم بما يدعو إليه. Zweiter Punkt ist, dass derjenige, wo die Leute zum Islam aufruft, die islamische Wissenschaft sich auch aneignen muss und er eine bestimmte Basis mit sich tragen muss. والعلم الشرعي كما لا يخفى عليكم منقسم إلى قسمين، علم هو فرض على كل مسلم وهذا القدر يدعو إليه كل مسلم، وعلم هو من فروض الكفايات ويدعو إليه من تعلم وجلس للعلم. Und auch müssen wir wissen, dass das islamische Wissen sich in zwei Aspekte teilt. Erstens mal eine wissenschaftliche Pflicht für jeden Muslim ist, und zu dem Wissen ruft er auch jeder auf. Und der zweite Aspekt von der islamischen Wissenschaft ist, derjenige, wo ein bisschen tiefer halt sich das islamische Wissen aneignet und auch wieder gelehrt gesessen ist und so weiter. والعلم العيني هو علم التوحيد، العلم بأركان الإسلام الخمس في كيفية فرضيتها وأدائها، والعلم بأركان الإيمان الست. Und das, was Pflicht ist für jeden Muslim zu wissen, ist das, was es sich um Allah Ta'ala handelt, al-Tawhid, der Eingottglaube, der Glauben an Allah Ta'ala, und so wie auch, dass er sich mit der Säule vom Islam auskennt und so wie auch mit der Säule von dem Glaube, und somit ruft er dann auch zu dem auf. ويدخل في هذا أيضا العلم أهداف الإسلام وغاياته العظيمة النبيلة، والعلم بأخلاق الإسلام. Was zu dem auch gehört, was Pflicht ist, ist, dass er auch die Ausstandsregel kennt, die islamische gute Eigenschaften. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري: بدأ بالعلم قبل القول والعمل. Und zudem finden wir ein Vers in Surat Muhammad, wo Allah Ta'ala sagt, wisse, also so wie auch lerne, dass niemand es verdient, arbeitet zu werden, außer Allah. Und dann hat Imam al-Bukhari ein Kapitel in seinem Buch erwähnt, Kapitel, das Wissen kommt vor dem Reden und vor dem Handeln. والمتأمل في آيات كتاب الله جل وعلا يجد ذكر الصبر وذكر الدعوة وذكر التواصي بالحق بعد الإيمان والعمل الصالح، أي بعد العلم والعمل. Und derjenige, wo sich mit dem Koran beschäftigt und auch darüber nachdenkt, findet immer, dass Geduld auch im Koran erwähnt wird, nachdem er gelernt hat, daran glaubt hat und rechtschaffen handelt hat. هذا ما يتعلق بالعلم العيني الواجب على هذا العلم العيني كل مسلم. Und das ist mit dem jetzt gemeint und das ist auch mit dem verbunden, dass es Pflicht ist für jeden Muslim zu lernen, die Säule vom Islam, wo auch mit Allah zu tun hat, sowie auch die Säule vom Iman und auch die Geduld und danach Handeln nach dem Wissen. وأما من تصدى لدعوة الناس والرد على أباطيلهم وشبهاتهم فهذا فرض كفائي يجب على طلاب العلم دون غيرهم. Was aber der zweite Aspekt vom Ilm, vom islamischen Wissen angeht, so ist das für diejenigen, wo sich auch sozusagen in der Öffentlichkeit zeigt, dass er auch gegen die andere falsche Denkweise halt dasteht und widerlegt. Und das ist nur für öpper gemacht, wo sich auch mit dem islamischen Wissen halt auch auskennt. فالواجب على طلاب العلم أن يتسلحوا بالعلم الكفائي حتى يكون عندهم الغناء التام ومعرفة كيفية رد الشبهات، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة هي العلم. Und deswegen ist es Pflicht für den Student vom Wissen, der Muslim, der sich mit dem islamischen Wissen beschäftigt, dass er sich mit Wissen ausrüstet, so dass er dann auch die Sachen halt bekämpfen kann, wo der Islam angreift. Und deswegen sagt Allah tabarak wa ta'ala, sag, O Muhammad, ich rufe, das ist mein Weg, ich rufe zu Allah mit Klarsicht. Ich und diejenigen, wo mir folgen. Preis sei Allah. Und ich gehöre nicht zu der Götze, die nach. الأمر الثاني: لا بد لمن يدعو إلى الله جل وعلا أن يكون في قلبه الحرص العظيم على أهل تلك البلاد، ويحس إحساسا عظيما بوجوب إنقاذهم من النار. Und auch die Leute, wo sich in der islamischen Länder befindet, und die andere Menschen zum Islam aufrufen möchte, müssen eifrig sein und bestrebt sie, die andere Leute vom Feuer können auch zu beschützen. وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Unser Vorbild darin ist unser Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. فقد كان حريصا جدا على دعوة العرب والعجم، حتى إنه كان يجد في نفسه حرجا عظيما إذا أعرض إنسان ما عن الإسلام. Und der Prophet a.s.w. ist sehr eifrig, dass er die Araber sowie auch die Nicht-Araber, also Ausländer, zum Islam aufwirft. Und er hat halt in sich Gefühl gefunden, wo er nicht zufriedengestellt hat, sobald er gesehen hat, dass eine die Dawah nicht akzeptiert hat. الأمر الثالث الإحساس بوجوب الدعوة إلى الله على من يعيش في بلاد الغرب، فإن أوجب الواجبات بعد معرفة التوحيد وأركان الإسلام والإيمان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Und der nächste Punkt ist, dass derjenige, wo zum Islam aufruft, wissen muss, was die erste Priorität ist in der Dawa. Und ganz klar ist die erste Priorität in der Dawa, dass der Mensch zu Allah Ta'ala zuerst aufruft, so dass die Leute zuerst Allah Ta'ala arbeitet. فالواجب على الجميع استعمال الدعوة إلى الله، وهو من أعظم الجهاد في سبيل الله، كما قال الله لنبيه وهو في مكة حيث لا يوجد جهاد السيف، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عفوا شيخنا انقطع قليلا. أقول وإن على من يعيش في بلاد الغرب أن يدرك أن الدعوة إلى الله من أعظم أنواع الجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة لم يوجد جهاد السيف، وإنما وجد جهاد الدعوة، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهي آية مكية فرضت قبل الجهاد بالسيف. Und was auch Pflicht ist, zu wissen für diejenigen, die nicht in den islamischen Ländern leben, dass die größte Tat, wo sie halt vorausschicken können oder verrichten können, ist die Da'wah zu Allah. Das Unterrichten vom Islam und das Beibringen zu den Leuten. Und das gehört auch zum größten Jihad, dass ich bei mir auf dem Weg Allahs. Und damals in Mekka hat es noch kein sich Verteidigung und Kampf gehen auf dem Weg Allahs. Sondern die ganze Zeit ist es Dschihad Da'wa gewesen. Und zwar die Abbemühung auf dem Weg Allahs, indem er die Leute zum Islam aufruft. Und erst später sind die Verse herabgesandt worden, wo dazu aufgerufen worden sind, dass man sich verteidigt. Und Allah Ta'ala sagt, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا. Diejenigen, die sich um unseren Willen bemüht, dann werden wir zu unseren Wegen recht leiten. وكلنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خاطبه الله خاطبه بأن يقوم بالدعوة، فقال الله له: قم فأنذر، وأمته تبع له، كما ذكرنا في آية سورة يوسف: هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. Und auch erst die Ansprache von Allah Ta'ala zu seinem Propheten a.s. ist gewesen, dass er aufsteht und die Leute zum Islam aufruft. Wie Allah Ta'ala in Surat Al-Mudathir sagt, Qum fa'anzir, stand auf und fang an warnen. وليس هناك أحد لا سيما في بلاد الغرب معفو عن الدعوة إلى الله، إما أن يدعو إلى الأمر العيني كأن يعلم إنسانا الصلاة أو الشهادة أو الذكر أو قراءة القرآن، أو أن يدعو إلى الله عز وجل بالفروض الكفائية. Und keine in den westlichen Ländern hat eine Entschuldigung oder eine Ausrede, dass er nicht die Leute zum Islam aufruft. Weil entweder gehört er zu der Kategorie, wo das Basiswissen vom Islam beherrscht und dann ruft er auch die Leute dazu auf, oder er ist von der zweiten Kategorie, von der islamischen Wissenschaft, wo sich mehr mit dem Islam auskennt und ruft die Leute dann dementsprechend auch zu dem vertieftes Wissen auf. إن من يوجد في بلاد الغرب عليه أن يعلم علم اليقين أن هناك أمانة ملقاة على أكتافه لا بد أن يؤديها، وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Und auch mit alle wissen, wo in den nicht-islamischen Ländern lebt, dass sie eine Verantwortung tragen auf sich selber, und zwar das Aufrufen zum Islam, und das gehört zu der größten Verantwortung, wo sie mit sich tragen. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قدسه وأعظمه مبني على التوحيد وعلى محاسن الإسلام وعلى الأهداف والغايات النبيلة العظيمة للإسلام. Und auch, wenn man wüsste, dass eben der Islam auf der Tawhid aufbaut ist, auf den einen Gott glaube, sowie auch auf die schönen Aspekte vom Islam und die schönen Eigenschaften, wo der Islam mit sich trägt. ولذلك الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Und deswegen sagt Allah Ta'ala im 1. Vers, O ihr, wo ihr glaubet, haltet an euren Versprache, also haltet sie ein. ومن العقود ما أخذ الله عز وجل على أهل الكتاب ويدخل في ذلك أهل الكتاب والسنة من الميثاق وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Und Allah Ta'ala sagt auch, dass er es versprochen von den Leuten genommen hat, und zwar, dass sie eben das Wissen weitergeben und nicht verschweigen. وكذلك ينبغي علينا أن ننتبه أن نحذر حتى لا نكون من أهل الكتاب الذين قال الله عنهم لما أخذ عليهم الميثاق فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فالحذر الحذر من الانشغال بغير الدعوة إلى الله عز وجل وإلى مباني الإسلام وأصول وأركان الإيمان ومحاسن الإسلام. Und auch, wenn wir gewarnt sind und vorsichtig, dass wir nicht zu den Leuten von der Schrift gehören, eben Christ oder Jude, wo das Wissen nicht weitergeht, wie Allah Ta'ala sagt, فَنَبَذُوهُ وَرَأَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Und zwar, das, was ihnen gegeben worden ist, haben sie hinter ihrem Rücken sozusagen weggeworfen und haben es dann für einen geringen Preis dann verkauft. الأمر الثاني المتعلق بأهمية أداء الأمانة أن نعلم أننا إذا دعونا إلى الله حصل لنا إبراء للذمة، وهذه قضية مهمة لا بد أن نكون على ذكر منها. Und der zweite Punkt bezüglich der Wichtigkeit von der Verantwortung ist, also eben die Muslime tragen die Verantwortung in den nicht-islamischen Ländern, dass sie zum Islam aufgerufen ist, dass wenn die Leute zum Islam aufgerufen haben, sie dann sozusagen von der Verantwortung entlastet sind. يا من تعيش في بلاد الغرب عليك أن تفكر كيف تبرئ ذمتك بإيصال الدعوة إلى الخلق الذين هم حولك تراهم وتلقاهم صباحا ومساء وأنت تعرف لغتهم. Und dujenige, wo in den nicht-islamischen Ländern lebt, musst überlegen, wie du dich entlastest von der Verantwortung, wie du die Leute zum Islam aufrufst, weil du ja mit dir die Verantwortung trägst und du ein Muslim bist und du die Grundlage kennst und vor allem du dir halt rettest, wo mit denen du tagtäglich auch lebst. وأنا أسألكم سؤالا، لو أن جارك اليهودي أو النصراني أو اللاديني احترق بيته، هل كنت تتصل بالإطفاء وتخبرهم أن بيت جاري يحترق أو لا تفعل؟ فإن فعلت فأنت أبرأت ذمتك، وإن لم تفعل فأنت ربما تسأل حتى عن جيرانك ومن قبل السلطات. فمسؤولية المسلم في إنقاذ الناس من النار أعظم من مسؤولية الجار في إنقاذ جاره من نار الدنيا. Und der Sheikh Hafiz Allah sagt jetzt, ich stelle euch eine Frage. Wenn ein nicht-muslimischer Nachbar von euch seine Wohnung jetzt am Brennen ist, würdet ihr dann Feuerwehr anrufen und ihn vor dem Feuer retten oder würdet ihr einfach lassen und sagen, es ist für mich nicht wichtig und dann werdet ihr halt die Konsequenzen tragen, dass ihr ihn nicht gerettet habt? Und wie ist es dann, wenn ihr die Person, wo euer Nachbar ist, vor dem richtigen Feuer, wo im Jenseits existiert, dann rettet? الأمر الخامس أن على من يعيش في بلاد الغرب أن يعرف حال المدعوين وأن يفرق بين الناس اللادينيين والناس الذين لهم دين ينتسبون إليهم حتى يعرف كيف يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. Und derjenige, der nächste Punkt ist bezüglich der Dawa, dass derjenige, wo die Leute zum Islam aufruft und predigt, muss die Situation und die Niveau und die Stufe von den Leuten auch erkennen. Weil es gibt derjenige, wo konfessionslos ist und dann gibt es derjenige, wo halt eben Christ ist und Jude und dementsprechend muss er wissen, zu was er auch aufrufen muss, wenn er die Leute dann ihre Religion erkannt hat. ومن هذا الباب نجد أن الله تبارك وتعالى لما أرسل الرسل بين لهم ما يقولون لأقوامهم. Und wir sehen, als Allah Tabarak wa Ta'ala Propheten zu den Völkern geschickt hat, hat er ihnen klargestellt, zu was sie aufrufen müssen. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وإنما قال له ذلك كما في صحيح البخاري وغيره لينتبه إلى حال المدعوين. Und ein gutes Beispiel sehen wir, als der Prophet a.s. der edle Gefährte Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala an nach Jemen geschickt hat, hat er ihm gesagt, du wirst nach Jemen gehen und du wirst auf Gruppe von Leuten von der Schrift zutreffen. Somit hat der Prophet a.s. ihm wollen klarstellen, mit wem er zu tun hat, mit den Leuten von der Schrift. وإذا عرف حال المدعوين سيعرف ما يحتاجون إليه وكيفية مخاطبتهم أو خطابهم. Und wenn derjenige, wo der Islam predigt, weiß, was die Situation von den Leuten ist, dann weiß er auch, wie er mit ihnen redet und wie er mit ihnen halt dann auch über den Islam predigen kann. ومن هذا الباب نجد أن شعيب عليه السلام خطابه مع قومه مغاير عن خطاب هود مع خطاب صالح، فإنه أمرهم بالتوحيد، ومع أمرهم لهم بالتوحيد أمرهم بالإحسان في البيع والشراء وترك الإفساد الذي هم عليه. Und zudem sehen wir zum Beispiel jetzt, dass die Art und Weise von der Dawa vom Prophet Shu'aib a.s. anders gesehen ist, wie die Art und Weise von der Dawa von anderen Propheten wie Hud und so weiter. Wir sehen, dass Shu'aib natürlich wie jeder andere Prophet zuerst zu Allah aufgerufen hat, aber er hat sein Volk auch noch dazu aufgerufen, dass sie gut handelt und Rechtschaffen halt verkauft und die Sachen auch kauft. إذا عرف حال المدعوين فإنه يعرف من منهم يحتاج إلى زيارة، ومن منهم يحتاج إلى رسالة، ومن منهم يحتاج إلى هدية، فيعامل كل إنسان بما يناسب حاله. Und wenn du dann weißt, was die Situation von den Leuten ist, dann weißt du auch, wer was braucht. Der eine braucht eventuell einen Besuch, dass du ihn besuchst in Heime, der andere braucht ein Geschenkli, so dass du ihn gewinnen kannst, und der andere braucht vielleicht eine Nachricht oder Brief und sonst halt unterschiedlich und individuell unterscheidet sich von den Leuten. Ala al-Ikhwah al-Sakinin fi bilad al-Gharb an يعرف الأمر السادس وهو البداءة بالأهم فالمهم. Der sechste Punkt ist, dass es wichtig ist für die Leute, die in den westlichen Ländern leben, dass sie wissen, was die erste Priorität hat, womit sie anfangen müssen. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم استجابوا لذلك فادعهم إلى الصلاة، وهذا دليل على وجوب البداءة في الدعوة بالأهم فالمهم. Und deswegen sehen wir jetzt in dem Hadith, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Muad ibn Jabal nach Jemen geschickt hat zu den Leuten von der Schrift, hat er ihm als erstes gesagt, das erste, was du machen wirst, ist, du wirst sie zu Allah Ta'ala aufrufen, dass sie bezüglich, dass niemand es verdient, arbeitet werden, außer Allah. Wenn sie dir dann in dieser Sache Folge leistet, dann bringst du ihnen das Gebet wie, also dass das Gebet für sie Pflicht ist. ولهذا لما كان التوحيد هو أعظم المهمات وأعظم الأشياء أسها وأصلها وأرضيتها كانت دعوات الأنبياء مبدوءة بها. Und deswegen sehen wir, dass das erste in dem Hadith, in der Da'wah ist, dass Mu'adh ibn Jabal sie zuerst zu Allah Ta'ala aufrief zum Tawhid. Und damit hat auch alle Propheten ihre Da'wah, Botschaft angefangen. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي فوحدوني بالعبادة. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, und mir hat vor dir kein Gesandter geschickt, der mir nicht die Weisung gegeben hat, es gibt kein Gott, außer mir, so dienet mir. الأمر السابع نعلم ما يعيشه الإخوة المسلمون وأهل الإسلام في بلاد الغرب من الضيق ومن الأحوال السيئة من الغربة فعليهم بالحكمة والموعظة الحسنة لا يملكون إلا ذاك. Und die Brüder und Schwestern und allgemein die Muslime, wo im Westen leben, müssen sich auch bewusst sein, und das ist auch der siebte Punkt, dass sie Weisheit anwenden müssen und auch das schöne ermahnen, wenn sie mit den Leuten über den Islam redet. ومعنى الدعوة بالحكمة يعني الدعوة بالكتاب والسنة مصدرا والدعوة باللين أسلوبا. Und was mit der Weisheit meint, ist, dass sie sich auf Koran und Sunna stützt, wenn sie mit den Leuten über den Islam redet, dass sie mit den Versen argumentiert, sowie auch mit den Aussagen vom Prophet a.s.w., weil das sind die Quellen. Und die Art und Weise muss auch vorhanden sein. لمسلم أن يعتقد أن عقله أو ذوقه أو فكره أحسن في الدعوة إلى الله من كلام الله ورسوله. الجملة الأولى لم أسمعها شيخنا. ولا ينبغي لمسلم أن يعتقد أن عقله أو ذوقه أو فكره أحسن في الدعوة إلى الله من كلام الله ورسوله. Genau. Der Muslim muss auch sich bewusst sein, dass sie seinen Verstand und seine Art und Weise nicht besser sehen kann als das, was Allah Ta'ala sagt. Und deswegen, was nur der Sheikh erwähnt hat, nachdem du dich auf Koran und Sunna stützt, wenn du über den Islam redest, ist, dass du auch auf eine weiche und schöne Art Islam predigst. والمقصود بالموعظة الحسنة أن الإنسان يرغب الإنسان في الله جل وعلا فيذكر له صفات الكمال وصفات الجمال ويخوف الإنسان فيذكر له صفات الجبروت والقهر كما يذكر له الجنة والنار وثواب الأعمال وعقاب ترك هذه الأعمال. Und was zum Ermahnen gehört, ist, dass wenn der Muslim über den Islam redet, dass er dem einen motiviert, indem er die schöne Mangel, nicht Mangel, also die komplett schöne Eigenschaften von Allah Ta'ala erwähnt. Und auch gleichzeitig warnt er, indem er über die Gefahr von der Sünden redet und was die Konsequenzen davon sind, dass die Person mit dem Jahannam bedroht ist. Sowie auch motiviert er die Leute fürs Paradies. قد يضطر المسلم لا سيما في بلاد الغرب أن يجادل وأن يناقش وأن يناظر فلا ينبغي أن يجعل ذلك إلا بالتي هي أحسن كما هو منصوص القرآن. Und auch muss der Muslim sich bewusst sein, dass er mal ab und zu mit den Leuten, mit seinen Mitmenschen Streitdiskussionen und Debatten führen wird. Und dann muss er auf die schönste Art und Weise können reden. ومعنى الجدال بالتي هي أحسن، أن الإنسان ينظر إلى الكلمات اللطيفة والأساليب الحسنة فيأتي بها في الخطاب، ويبتعد عن الاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. Und was zum schönen Streite auch gehört ist, dass er sich nicht mit dem Gegenüber sprechende sich darüber lustig macht oder spottet, sondern auf die schönste Art und Weise mit ihnen redet. قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا من حيث عموم الكفار. وقال من حيث خصوص أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Allah sagt und streite mit ihnen auf die beste Art und Weise. Und Allah sagt in einer anderen Stelle, meinte Vers bezüglich der Leute von der Schrift, und streite mit ihnen nur auf die beste Art und Weise. وما أقرب شبهكم بحال موسى عليه السلام من كان معه من المسلمين في حال الضعف في مقابل فرعون، ومع هذا قال الله لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Und wir sehen jetzt auch das Beispiel an Prophet Musa a.s., als er mit seinen Leuten gesehen ist und was für eine Schwäche sie hatten. Und trotzdem hat Allah zu ihm gesagt, saget am Pharaon, am Pharao, wo ja euer Feind ist, dass, schöne Wörter, redet mit ihm auf die schönste Art und Weise. وليجعل الداعي إلى الله جل وعلا نصب عينيه آية في كتاب الله، فيعلم أهمية الحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن، وهي قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Und deswegen muss der Muslim das Buch Allahs vor seinen Augen immer behalten. Und Allah Ta'ala sagt, beleidiget nicht diejenigen, wo Allah beleidiget, so dass sie dann Allah beleidiget. ويقول جل وعلا: ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم، شنآن قوم، أي بغض قوم، على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. Und Allah Ta'ala sagt auch im 1. Vers, der Hass zu einer anderen Gruppe wird euch nicht dazu führen, dass ihr nicht ungerecht seid. Sind gerecht, weil die Gerechtigkeit ist näher zu der Gottesfurcht. الأمر التاسع: أوصي إخواني جميعا الذين يعيشون في بلاد الغرب بالصبر، فهي وصية الله لموسى عليه السلام وقومه، ووصية الله للأنبياء والمرسلين وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله له وهو في مكة مستضعف: فاصبر صبرا جميلا. Und der nächste Punkt, wo der Sheikh erwähnt, ist, dass die Muslime geduldig sein müssen, wenn sie zu Islam aufrufen. Und das ist auch der Rat von Allah Ta'ala am Prophet Musa a.s. und sowie zu allen Propheten, sowie auch dem letzten Prophet Muhammad a.s. Und als der Prophet a.s. in Mekka gesehen ist, sagt Allah zu ihm, Fasbir sabran jamila. Darum bis standhaftig in und in schöne Geduld. وقد اتفق المفسرون أن آيات الصبر والعفو والصفح كلها نزلت في العهد المكي 13 عاما، فالواجب على من يعيش في بلاد الكفر أن يتخذ الصبر والعفو والصفح شعاره، ولا يقابل السيئة بالسيئة. Und alle Koran-Kommentatoren, die Gelehrte vom Tafsir, sind sich einig, dass die Verse, wo es sich um Geduld handelt, alle in der Zeit von Mekka herabgesandt worden sind. Und derjenige, der zum Islam aufruft, muss immer die Geduld als Symbol von seiner Da'wah mit sich tragen. ونتأمل إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان الكفار يعذبون أصحابه ويقتلونهم ويهجرونهم ويأخذون أموالهم، ومع هذا فهو عليه الصلاة والسلام كان يقابل ذلك كله بالعفو والصفح. Und auch Semer, wir, der Götzediener in der Zeit von Prophet a.s. ungerecht seine Gefährte behandelt hat, indem sie gefoltert worden sind, ihre Besitz und alles weggenommen worden ist. Und trotzdem hat der Prophet a.s. das alles mit Geduld empfangen und hat nicht mit etwas Schlechterem, also hat nicht etwas Schlechteres zurückgegeben. الأمر العاشر ألا نيأس في الدعوة إلى الله عز وجل، فعلى الذين يعيشون في بلاد الغرب أن يدعوا إلى الله ويدعوا إلى الله ويدعوا إلى الله السنين بعد السنين والعشرات بعد العشرات، وقدوتهم في ذلك نوح عليه السلام الذي دعا 1000 سنة إلا 50 عاما. Der zweite Punkt ist, dass die Muslime nie die Hoffnung in der Dawa verlieren dürfen. Du siehst, die Leute reden 10 Jahre lang und mehrere Jahre immer noch über den Islam in den nicht-islamischen Ländern. Und das beste Vorbild für uns in dem ist Nuh, der Prophet Nuh a.s., wo 950 Jahre lang zum Islam aufgehört hat. وأن ننظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، عذب عذابا شديدا حتى اضطر إلى الخروج إلى الطائف ليدعوهم ثم يرجع، فلما ذهب إلى الطائف أوذي إيذاء شديدا، وإذا به قد خرج من الطائف مطرودا شريدا. Und auch sehen wir, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat und wie er sich verhalten hat, als er in die Stadt Taif gegangen ist, um die Leute zum Islam aufzurufen. So ist er dort halt, haben sie ihn dort ungerecht behandelt, so dass er dann vertrieben worden ist von der Stadt. فلما أخرج من الطائف وكان في مكان بين الطائف ومكة جاءه ملك الجبال فقال إن الله أرسلني إليك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فهذا الواجب علينا جميعا. Und als der Prophet a.s. von der Stadt Taif vertrieben worden ist und er sich in einem Tal zwischen Mekka und Taif befunden hat, da ist ein Engel gekommen und hat dem Prophet a.s. gesagt, dass er die Leute von der Stadt, die dich vertrieben haben, er sie bestrafen kann. Und der Prophet a.s. hat das nicht wehren und hat gesagt, nein, ich erhoffe mir, dass Allah irgendwann in der Zukunft von deinen Leuten Lied bringen wird, wo Allah Ta'ala arbeiten werden. وأن نعلم أن الهداية بيد الله، فقد فقط علينا أن لا نيأس. يقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بمن يستحق الاهتداء. Und auch mit mir wissen, dass mir nicht die Hoffnung verlieren darf und Allah der Einzige ist, wo Recht leitet. Und, na, Sheikh, mach das. وكذلك ينبغي علينا أن نكون دعاة صدق، وعلامة ذلك أن ندعو الناس في النهار ونرغبهم ونقربهم إلى الله جل وعلا، فإذا كان في الليل دعونا الله ورفعنا كف الضراعة إلى الله وطلبنا من الله لهؤلاء الخلق أن يهديهم الله تبارك وتعالى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. Auch erwähnt der Sheikh, dass es sehr wichtig ist, dass wir wahrhaftige Aufrufer zu Allah sind. So wenn wir tagsüber die Leute zum Islam aufrufen, wir nachts unsere Hand hochheben zu Allah und ihn darum bitten, dass er die Leute zu seiner Religion recht leitet. وعلينا أن نخص من ندعوهم في النهار بالدعاء في السحر وفي أوقات الاستجابة، لعل الله جل وعلا أن يستجيب دعواتنا فيه. Und auch wenn wir uns bemühen, dass wir zu deiner Zeit Allah darum bittet, die Leute recht leitet, wo Bittgebete angenommen wird, zum Beispiel in der letzten Drittel von der Nacht, kurz vor Fajr und so weiter. وأختم في حديثي هذا، أختم بأهمية الدعوة إلى الله جل وعلا بحسن الخلق وحسن المعاملة، فإن الناس ربما لا تبلغ الكلام إلى عقولهم، ولكن الفعال تتمكن من قلوبهم. Was der Scheich jetzt zuletzt auch noch erwähnt, jetzt der Schluss, ist, dass wir auf die schönste Art und Weise die Leute zum Islam aufrufen, mit dem schönen Charakter. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ونحن مخاطبون بهذا الخطاب: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Und als Beispiel sehen wir, dass Allah Tabaraka wa Ta'ala aus dem Prophet alayhi salatu wassalam ja sagt, dass wenn du halt hart wärst, dann wärst sie, hättest du gesehen, wie sie um dich herum wegkommt. وإن سيدة نساء العالمين عائشة خديجة رضي الله عنها جعلت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مانعا له من إصابته بالجن، وهذا أعظم دليل على تأثير الناس بالأخلاق الحسنة. عفوا شيخنا، انقطع فقط الجملة الأولى. وإن خديجة رضي الله عنها جعلت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من موانع مس الجن إياه، فدل على تأثير الأخلاق على الإنسان. Da sehen wir, dass Khadija radiallahu anha erwähnt eben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht betroffen wird vor die Angriffe von der Jinn, weil er besonders schönen Charakter hat. وكان الرجل يبغض النبي عليه الصلاة والسلام ويبغض دينه، فإذا جاء إليه وقابله ورآه وكلمه صار من أحسن الناس وأحب الناس إلى قلبه، لما يرى من لين جانبه وحسن قوله صلوات ربي وسلامه عليه. Und wir sehen zum Beispiel, dass der Prophet a.s., wenn jemand ihn gehasst hat und seine Religion auch gehasst hat, sobald er der Prophet a.s. gesehen hat, wie er mit ihm umgeht, hat er den Islam dann auch angenommen. وأختم هذه المحاضرة بثلاث وصايا. Und der Sheikh beendet den Vortrag mit drei Ratschlägen. الوصية الأولى: لا تنشغلوا بغير قضية الدعوة إلى التوحيد والسنة. Der erste Rat ist, beschäftigt euch mit nichts anderem außer mit der Da'wa. يسألون: لم لم تنقذ فلانا من النار ولو أنك دعوته إلى الإسلام وقبل التوحيد فلم يصم ولم يزكي ولم يحج لكان الأمر أهون. معذرة شيخنا، الجملة الأولى انقطعت فقط. فلو أن الإنسان دعاهم إلى التوحيد فإن ذلك خير من تركهم ولو ما صام ولو ما زكوا ولو ما حجوا. Und zwar, dass wenn eine Person, eine andere Person zum Islam gebracht hat und er den Islam angenommen hat und er den Tawhid praktiziert und nicht einmal geschafft hat, Faste oder Zakat abzugeben, so ist das für ihn besser, als gar nicht ihn zum Islam aufzurufen. الوصية الثانية: احذروا يا أيها المسلمون في الغرب من أن تكونوا سببا في امتناع الناس من الدخول إلى الإسلام. Zweiter Ratschlag ist, dass die Muslime aufpassen müssen, dass sie nichts machen, was die Leute davor abhaltet, Islam aufzunehmen. فربما يكون تنازعكم واختلافكم أو سوء أخلاق بعضكم أو سوء أعمال بعضكم سببا لفتنة أولئك وإصرارهم على الكفر. Und kann sie, dass der schlechte Umgang vom einen von euch ein Grund sein kann, dass die anderen Leute Islam nicht annehmen werden? ولهذا كان من دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل بعض أعمالنا وأقوالنا سببا لصد الناس عن الدخول إلى التوحيد. Und deswegen sagt Ibrahim عليه السلام ein Vers, wo Allah Ta'ala sagt, Allah mache es nicht zu denen, wo halt eben Heimsuchung und Probleme sie werden für diejenigen, wo glauben. الوصية الثالثة والأخيرة أوصيهم جميعا أن يرجعوا إلى المواقع الموثوقة التي يثقون بعلم أهلها وفتاويهم كهيئة كبار العلماء والمواقع الرسمية كمجمع الفقه الإسلامي في المسائل الفقهية، ولا يرجعوا إلى المواقع المشبوهة والمواقع البدعية. Und der letzte Ratschlag, dritte Ratschlag vom Chef ist, dass wir zu der vertrauenswürdigen Quellen zurückgehen auf Social Media und auf Internet und nicht auf Seiten gehen, wo halt Neugierige beinhaltet oder andere ihre geleitete die Ideologie. وأن تحيل الناس في القضايا التي لا تعلمونها أو في القضايا التي ربما تفرق جمعكم وتشتت شملكم، أحيلوهم إلى العلماء الربانيين الذين عرفوا بالعلم وبالحلم وبكبر السن، فإن تجاربهم مع ما عندهم من العلم فيها النور والضياء. Und auch ist der Ratschlag vom Chef für die Muslime, dass wenn sie etwas nicht wissen oder allgemein die Leute weiter zu den Gelehrten leitet, wo bekannt sind für ihr Wissen und für ihre Erfahrung und auch für ihres Alter, dass sie jetzt schon älter sind und die Erfahrung mit sich tragen und die schöne Art und Weise vom Islam. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما في حديث سهل في الصحيحين. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass eine Person durch dich voller Recht geleitet wird, ist besser als rote Kamele, was das man sehr wertvoll gesehen ist. أن تعلم رجلا الصلاة، قراءة القرآن والتسبيح وأركان الإسلام خير لك من الدنيا وما فيها. Dass so eine Person das Gebet und das Fasten und das Lesen vom Koran beibringt, ist besser als alles, was in der Dunja sich befindet. قد تكون في ضيق وضنك في بلاد الغرب وغربة، ولكن والله إن أبواب الدعوة المفتوحة هذه هي أقصر طرق الموصلة إلى رفعة الدرجات عند الله عز وجل. Und wie schwer es auch in den Ländern ist, im Westen zum Islam aufzurufen, aber dass die Türe zum Islam aufrufen offen ist, gehört zu der größten Grund, dass du am jüngsten Tag oder im Paradies eine höhere Stufe bekommen wirst. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظكم بحفظه، أن يكلاكم برعايته، وأن يثبتكم على الإسلام والسنة، وأن يجعلكم دعاة إلى التوحيد والسنة. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Der Scheich hat ein Bittgebet für uns alle gemacht und beendet somit auch den Vortrag. Wir bedanken uns bei ihm. Jazakumullah ta'ala khairan Scheichana ala ma taqaddamtu min hadhihi al-muhadara wa al-kalimat al-tayyiba li abnaikum wa banatikum في الغرب. الله يحفظكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. أنتم الإخوة في دار السنة بسويسرا صحيح؟ نعم شيخنا، احنا في سويسرا. طيب أنت الآن ترجمت باللغة الفرنسية. لا، بالألمانية، يعني بالألمانية السويسرية. أها، أخ وهناك آخر، يترجم بالفرنسية. نعم، أحد الإخوة المشاركين معنا قال يريد أن يترجم بالفرنسية. ليتكم ترجمتوها إلى الإنجليزية بعد. إن شاء الله بإذن الله. في سويسرا نتكلم 4 لغات، يعني لعل الله الأمر. يحفظك. آمين. طيب الآن نفتح المجال للأسئلة إذا عندكم حول المحاضرة 5 دقائق. طيب إن شاء الله أنا أنظر لو كان هناك، كانت هناك بعض الأسئلة للإخوة. أحد نعم. الإخوة يسأل: بما أن جاري يهودي، ليس بلازم إذا صار شيء لهم نساعدهم؟ لما فهم السؤال لعله يقصد لما ذكرتم احتراق البيت شيخنا. يجب على المسلم ما دام يعيش في بلاد الغرب أو إذا كان اليهودي أو النصراني يعيش في بلاد المسلمين بعهد وذمة، المسلم إذا كان يعيش في بلاد الغرب فهو يعيش معهم بعهد وذمة، وإذا كان اليهودي والنصراني يعيش في بلاد الكفار فهو يعيش بعهد وذمة، وبناء عليه فإن الحقوق حقوق الجيرة لا تسقط إلا في صورة واحدة، أن تعلم أن هذا اليهودي يعني يسب نبيك عليه الصلاة والسلام. في هذه الصورة قال العلماء إنه لا يعان، أما لكونه يهودي أو لكونه كافر أو لكونه مشرك أو لكونه ثالوث فهذا لا يمنع إعانته على الخير. Also der Nachbar, die Frage ist, eben wenn einer halt jetzt zum Beispiel ein Jud ist, und der halt irgendetwas bei ihm passiert, ob ich ihm helfen muss. Und der Sheikh sagt ganz klar, er trägt Recht, dass du ihm hilfst, egal ob er jetzt halt etwas anderes arbeitet, außer Allah, und er andere Religion befolgt. Außer im einen Fall, wenn du weißt, dass er deine Religion bekämpft und den Prophet beleidigt und das ist halt so in einem Ausnahmefall, wo die Gelehrte gesagt haben. وقد جاء في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ذبح شاة فقال لغلام له أتعهد جارنا اليهودي، فقالوا له اليهودي؟ قال نعم به فابدأ، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einem Hadith erwähnt, dass er auch einen jüdischen Nachbar hat und auch Jibril alaihi salam ihm empfohlen hat, dem jüdischen Nachbar und allgemein dem Nachbar zu helfen und ihn zu ehren und gutmütig zu ihm aussehen. والجيران 3 أقسام، Und die جار Nachbarn الكافر sind 3 Arten. فله حق الجيرة، Er hat das Recht, dass er die Nachbar ist. جار مسلم فله حق الجيرة وحق الإسلام. Und der zweite Art vom Nachbar ist ein muslimischer Nachbar. Er hat 2 Rechte. Erstens mal, dass er die, also die Rechte vom Nachbar und die Rechte vom Islam. وجار قريب فله حق الإسلام والقربة والجيرة. Und dann gibt es der nahe Verwandte, Nachbar. Er hat 3 Rechte. Einmal will er die Nachbar ist, zweitens Muslim und drittens will er ein Nahestehender zu dir ist. فإن كان الجار قريبا غير مسلم فله حقان، حق الجيرة وحق القربة. Aber wenn du einen Nachbar hast, wo kein Muslim ist, aber er zu den Verwandten gehört, so hat er 2 Rechte. Einmal die Rechte von der Nachbarschaft. Und zweitens die Rechte vom Verwandten. نعم. شيخنا هناك أحد الإخوة يسأل: في بعض المساجد يصلون قبل صلاة الجمعة أربع ركعات سنة، فهل هناك أصل في هذا؟ ولعل الأخ يقصد يعني في بعض المساجد الذين يعني ينتسبون إلى الأحناف، والله نعم، أعلم. هذا منصوص مذهب الحنفية، أنهم يرون أن للجمعة سنة قبلية 4 ركعات كالظهر، وسنة بعدية 4 ركعات خاصة بالجمعة. لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في من جاء قبل الإمام، قال فليصلي ما شاء، فأقله ركعتان. أما قياسه على الظهر فهذا مرجوح، والله أعلم. نعم، يعني بسوي لك استفراغ، إذا في ركع فور جمعة قبيت بيته سيد الشيخ ياد أسيش بكهند إذا حنا في تشير أختول أبر باس إبرد بروفيد عليه الصلاة والسلام يبليف توردنيش تسيك سيد بيتت توفي الإيران بيستن إمام خند، فهل يصلي تجنبا للفتنة شيخنا إذا كان أولا معه؟ أوصي نفسي وإخواني في الغرب أن يتركوا المسائل الخلافية الفقهية، كل مسألة تنازع فيها الصحابة فإنما يكون فيها النصح بالتي هي أحسن بينك وبينه، دون أن تظهر العداوة والبغضاء. Und eben Sötmerden betet zum halt Fitna vermeiden. Sheikh sagt, mein Rat ist, dass ihr alles unterlasst, wo zu Probleme führen könnt und zu Spaltungen. ثم نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليصلي ما شاء، فإذا كان الناس يصلون 4، هل يليق بك وأنت تنتسب إلى السنة أن تصلي أقل منهم؟ يا إما أن تصلي مثلهم أو تزيد. Und du kannst mit ihr halt bitter beten und bis halt natürlich auch der Imam kommt. Und ja. أحد الإخوة يسأل ما حكم اتخاذ الكافر صديقا لأجل أن يقاربه أو يقربه من الإسلام؟ يجعله يعني يأكل معه في بيته ويسافر معه ويقضي الأوقات معه. نعم، أما أن يطعم جاره لأجل أن يدخل في الإسلام فهذا جاء في تفسير قوله تعالى فصلي لربك وانحر، قال بعض المفسرين أي انحر الإبل واطعم الكفار لعلهم أن يسلموا ويسمعوا كلامك. ويجوز للإنسان أن يدعو جاره اليهودي ليرى كرم الإسلام. أما السفر معه أو الدخول والخروج معه فهذا لم يرد، بل هذا يخشى منه أن ينتج عنه نوع من الولاء القلبي والميل إليه. Frage ich Sie, ob öpper einen Nicht-Muslim als Kollegen nimmt und mit ihm zusammen Zeit verbringt und mit ihm reist und mit ihm die Heimat auch isst und so weiter. So hat der Sheikh gesagt, also dass du dem Nachbar, wenn nicht Muslim ist, halt zum Essen einladest und mit der Absicht auch, dass er nicht zum Islam kommt, das ist natürlich eine gute Tat. Das kommt auch im einen Vers vor in Surat Kauthar, wo Allah sagt, so bete für den Herr und schlachte. Die Tafsir-Gelehrte sagen, dass du auch das geschlachtete Fleisch auch mit ihm teilst und du dafür Belohnung bekommst. Aber dass du mit ihm Zeit verbringst und reisest und in die Ferien gehst und so weiter, das führt dazu, dass man auch mit seinem Herz nachher ihm sozusagen Loyalität zu spüren bekommt. نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.